An Nacht am 26.07.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Gottes Sprache. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt euer Leben in Jesus. Das ist das beste Leben, das man haben kann. Ich lese heute aus Hebräer 1 und zwar aus der Passion-Übersetzung. Ich las dieses Kapitel in meiner heutigen Zeit mit Jesus, dabei verglich ich einige Bibelversionen. Was also sagt die Bibel in der Passion-Übersetzung? Vers 1. Durch unsere Geschichte hindurch hat Gott zu unseren Vorfahren durch seine Propheten auf unterschiedlichste Weise gesprochen. Die Offenbarung, die er ihnen gab, war immer nur ein Fragment und gemeinsam bildeten sie die Wahrheit. Ich schaute mir das auch in Aramäisch, der Ursprache dieses Briefs, an. Da heißt es: Gott sprach zu den Propheten und alle Aussagen der Propheten konnte man dann zusammensetzen wie ein Puzzle. Aber niemand im Alten Testament hatte die volle Erkenntnis. Gott sprach durch die Geschichte hindurch, aber es waren immer nur Einzelteile. Es ist sehr gefährlich, wenn man ein Einzelteil nimmt und daraus die Wahrheit formt. Zum Beispiel, wenn man einen alttestamentlichen Propheten oder eine Geschichte aus der Bibel oder ein Stück aus einem Buch nimmt und das dann zur Wahrheit macht. Du wirst nie das ganze Bild sehen, wenn du dich mit Fragmenten zufrieden gibst. Schaut die Kirche Jesu Christi an. Die meisten Strukturen dort existieren auf der Grundlage des Alten Testaments. Da aber gab Gott nur Fragmente. Wir bilden also eine Doktrin aus dem, was nur ein Fragment ist. Deshalb muss die Kirche auf der ganzen Erde erschüttert werden. Ich glaube, dass Gott selbst das tut, denn die Kirche ist aufgebaut auf eine Person, auf Jesus Christus und nicht auf Fragmente. Denkt immer daran, wenn ihr das Alte Testament anschaut, habt ihr es immer mit Einzelteilen zu tun. Sie sind alle wahr, aber nur die einzelnen Wahrheiten gemeinsam ergeben das ganze Bild. Ich sage nicht, dass die Dinge, die im Alten Testament geschrieben sind, nicht wichtig seien. Gott hat sie ja alle da hineingeschrieben. Und die Apostel haben zunächst nur das Alte Testament gelesen. Sie hatten ja nichts anderes. Und auch Jesus sagte, dass die alttestamentlichen Schriften wichtig seien. Was taten die Pharisäer? Sie nahmen Fragmente und machten daraus eine Doktrin. Deshalb konfrontierte Jesus sie so sehr. Eigentlich verleugneten sie auf diese Weise die Schrift. Also, vor Jesus gab es nur Fragmente. Wir schauen weiter im Text, Vers 2. Aber zu uns, die wir in diesen letzten Tagen leben, spricht Gott jetzt offen mit der Sprache seines Sohnes. Als ich das heute früh las, begeisterte mich das wirklich. Daniel und ich machen diese Andacht für euch in zwei Sprachen. Dann wird sie noch übersetzt in andere Sprachen. Aber hier heißt es: Nun hat Gott seine Sprache verändert. Er redet nicht mehr in Fragmenten zu Propheten, sondern die neue Sprache, durch die Gott spricht, ist eine Person. Gottes neue Sprache wird nicht nur durch Jesus kommuniziert. Nein, er ist die Sprache, auf die all die alten Schriften hindeuteten. Die ganze Welt wartete auf diese neue Sprache und sie ist eine Person. Wie viele Beziehungsprobleme haben wir, weil unsere Kommunikation nicht stimmt? Du sagtest aber... Nein, so habe ich das nicht gesagt. Und auch die Gemeinden streiten sich um richtige und falsche Auslegungen, Begründungen und Auffassungen. Was wird geschehen, wenn alle die gleiche Sprache haben? Alle können das Gleiche verstehen. Also mein Ziel ist, mein Leben an dieser neuen Sprache auszurichten. Wenn Gott durch Jesus zu mir spricht, was soll ich dann ausdrücken? Doch nicht irgendwelche Theologien, Auffassungen oder Strukturen. Denk nach, wen interessiert's, welche Gemeinde du besuchst oder welche Auffassungen du hast? Wenn wir Jesus zu unserer Sprache machen, werden wir andere durch unsere Art, wie wir mit Problemen und mit schwierigen Situationen umgehen, überzeugen. Und dann sag mir, wer damit ein Problem hat. Das ist nur noch meine Herzensreaktion wichtig. Jesus soll ausgedrückt werden. Ich muss also beten, Jesus, drück dich jetzt durch mich aus. Dann entwickeln die Menschen eine neue Begeisterung für Gott, denn so erleben sie die Liebe und Güte Gottes. Wie sprichst du in der Welt? In Fragmenten und Doktrinen? Es ist krass, wie viele Christen andere Christen verletzten, weil sie Bibelstellen benutzten, um anderen ihre Ansicht aufzudrücken. Es geht nicht darum, welche Ansicht du hast oder was ich denke. Es geht nicht um unsere Schlauheit oder darum, wie viel wir die Bibel studieren. Die einzelnen Bibelverse sind wahr, aber sie sind nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Wenn Jesus die heutige Sprache Gottes ist, wo ist Jesus? Er ist doch in den Himmel gegangen und sitzt zur Rechten Gottes und er ist in mir. Wir haben versucht, das Evangelium zu verkünden. Häufig haben wir recht mit dem, was wir sagen. Es ist theologisch korrekt. Du bist ein Sünder, doch du selbst kannst das vor Gott nicht in Ordnung bringen. Jesus starb für deine Sünden und hat dir den Weg in den Himmel freigemacht. Das ist alles richtig. Wenn du das glaubst, bist du errettet. Aber es sind dennoch nur Fragmente. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus. Was würde also geschehen, wenn wir Jesus nicht mehr mit unseren Worten ausdrückten, sondern durch unser Leben? Wenn die Menschen Jesus durch uns hören, erleben und sehen, werden ihre Herzen sich nach dieser Wahrheit sehnen. Wenn du erst Jesus verkörperst, bevor du den Menschen ein Gebet vorsprichst, das sie nachsagen sollen, dann werden die Menschen Jesus erfahren. Bitte doch Gott, Herr, ich möchte die Sprache Jesus sprechen. Ich möchte ihn zu den Menschen bringen, nicht nur die frohe Botschaft von ihm. Es ist komisch, wie viele Menschen irgendwelche Techniken verwenden, um Jesus zu verkünden. Mit einem Armband, mit einem Kreuz an der Kette, mit Zetteln, mit vielen Worten, etc. Wir erklären, Jesus starb für dich. Und die Menschen schauen dich an, sie sehen die heutige Kirche und antworten, oh, wenn das die Gemeinde Christi ist, nein, danke. Es gibt in den USA eine Umfrage, warum Menschen von Jesus weggehen. Grund Nummer 1 ist, weil die Christen einander nicht mit der Liebe Gottes behandeln. Denkt darüber nach. Wir reden in unserer Sprache, aber nicht in Gottes Sprache. Teilt Jesus. Wenn die Menschen ihn nicht durch euch finden, werden sie ihn auch nicht bei Gott finden. Jesus kam auf die Erde, um die Liebe Gottes zu verkörpern. Wenn wir nicht durch ihn sprechen, Wie dann? Wir lesen weiter im Text. Gott spricht zu uns in diesen letzten Tagen in der Sprache seines Sohnes, des über alles eingesetzten Erben, denn durch ihn schuf Gott das Panorama aller Dinge und aller Zeit. Jesus ist der Erbe von allem und wir sind die Verwalter dieses Erbes. Dann geht's weiter. Der Sohn ist das glänzende Strahlen von Gottes Pracht, der genaue Ausdruck von Gottes wahrer Natur, sein Spiegelbild. Gottes strahlende Schönheit wird uns durch Jesus gezeigt. Wie oft haben wir die Pharisäer verurteilt oder kritisiert? Ich auch. Aber ich möchte, dass wir die Pharisäer auch verstehen, ohne sie zu verteidigen. Jesus hasste die Pharisäer nicht, sondern er ist Liebe, denn er ist Gott und Liebe muss sich immer positionieren. Wenn er die Pharisäer so hart kritisierte, meinte er nicht die Menschen, die er liebte, sondern die Liebe musste Position beziehen. Ganz einfach. Als Jesus die Pharisäer konfrontierte, tat er das, weil er die Menschen liebte. Er kümmerte sich darum, dass die Pharisäer aufhörten, die Menschen zu knechten. Die Pharisäer verstanden die Schriften wohl nie ganz und dabei hatten sie jahrelang studiert. Aber sie nahmen die Fragmente und machten eine Wahrheit daraus. Deshalb waren sie überzeugt, dass Jesus in Gotteslästerung lebte. Aus dieser Sichtweise heraus verstehe ich sie. Wenn du einen Teil deiner Offenbarung nimmst und denkst, das sei die ganze Wahrheit, wirst du sie verteidigen. Wir aber brauchen die Wahrheit nicht zu verteidigen. Jesus ist die Wahrheit. Er braucht keine Verteidigung. Paulus sagt, wir erkennen nur Stückwerk. Kein Christ der Welt, kein Meister, kein Lehrer, kein Prophet hat die ganze Wahrheit außer Jesus. Er ist die Wahrheit. Der Glanz Gottes. Wir müssen jeden Tag Zeit mit Jesus verbringen. Wir müssen ununterbrochen über das Evangelium nachdenken. Wir müssen die ganze Bibel lesen und herausfinden, wie Jesus wirklich ist und was die ganze Wahrheit ist. Er ist der strahlende Glanz Gottes. Ein ärgerlicher Gott, der die Sünder bestraft. Das sind nur Stücke des Puzzles. Verkehrt herum hingelegt wird die Augenbraue böse. Aber wir sehen nur die ärgerliche Augenbraue Gottes, die jedoch im Gesamtbild liebevoll aussieht. In Jesus lächelt Gott uns immer an. Denkt an die vielen Dinge, die Jesus uns zeigte. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst, wird nicht mehr hungern. Johannes 6. Wenn du Jesus isst, wirst du immer zufrieden sein. Wir nehmen nicht die ganze Wahrheit, Jesus, sondern wir nehmen nur einen Teil und suchen dann nach Erfüllung im Leben. Nach mehr Erfolg, nach mehr Geld, nach mehr sozialen Kontakten. Wir laufen immer anderen Dingen nach, um erfüllt zu sein. Denn unsere Herzen sehnen sich nach Gottes Glanz. Wir wurden nicht geschaffen, um Schmerz zu leiden, sondern um mit Gott in Beziehung zu haben. Leider ändern sich viele Menschen nie, weil sie sich nicht anstrengen wollen. Zum Beispiel, wenn jemand übergewichtig ist und gesünder leben möchte. Er muss nun aufpassen, was er isst. Er muss trainieren und Disziplin üben. Das ist anstrengend. Die meisten Menschen in der westlichen Welt wissen sehr wohl, wie man gesund lebt. Aber wir mögen den Schmerz nicht, der uns dadurch entsteht. Wir wollen Erfüllung. Deshalb denken wir, Erfüllung seien nur die falschen Dinge, das, was leicht ist, das Falsche zu essen, irgendetwas Weltliches tun. Unsere Herzen versuchen, Erfüllung zu haben. So wurden wir geschaffen. Aber viele Menschen haben kein Interesse daran, sich von Gott erfüllen zu lassen. Gott schuf Adam und Eva. Und er sagte nicht zu ihnen, Schmerz ist jetzt ein Teil eures Lebens. Oh nein, er setzte sie in den wunderbaren Garten und sagte, genießt es. Die Weise, in der Gott uns geschaffen hat, ist, er möchte, dass wir erfüllt sind und genießen. Deshalb laufen wir vor Schmerz und Schwierigkeiten davon. Die meisten Menschen laufen vor Problemen davon oder kämpfen dagegen. Gott hat uns geschaffen, dass wir Freude empfinden, nicht Schmerz. Aber wir leiden so viele Schmerzen, weil wir unserer Erfüllung nachlaufen. Die Menschen suchen ihre Erfüllung in der Religion und werden verletzt. Wie wäre es, wenn wir Jesus zum Mittelpunkt unserer Freude machten? Wenn wir Zeit mit ihm verbringen und ihn immer mehr erkennen, wenn wir immer mehr erfahren, wie Gott ist. Wenn wir meditieren über Jesu Güte und über ihn so begeistert sind. Er ist der Bräutigam, der uns Auferstehungsleben schenkt. Er ist der helle Morgenstern. Der helle Morgenstern ist der, der mir Richtung gibt. Ist das nicht wunderbar? Wir suchen die Propheten dieser Welt auf. Wir brauchen noch ein Wort, noch eine Weissagung und so weiter. Das ist die falsche Sprache. Diese Sprache sprach Gott im Alten Testament. Da sprach er durch die Propheten. Das war seine Sprache, aber das tut er nicht mehr. Er spricht in der neuen Sprache. Das ist Jesus. Wenn wir erkennen, dass Jesus die neue Sprache ist, versuchen wir nicht mehr, einen Propheten zu hören oder ein Wort zu bekommen. Wir laufen auch nicht mehr hinter unserer Erfüllung her. Dann nehmen wir unsere Bibel, wir nehmen uns Zeit zum Lesen und Studieren, wir verbringen Zeit mit Jesus. Wir sagen, Gott, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Aber du bist die neue Sprache in Jesus Christus. Du bist der helle Morgenstern, der weiß, wohin. Vertraue ihm, dass er weiß, wohin du dich wenden sollst. Wir haben dieser Sprache nicht vertraut. Aber wir werden erleben, dass seine Sehnsucht in unseren Herzen ist. So können wir diese Sprache in unseren Herzen hören und sprechen. Der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte ist Jesus. Er spricht die richtige Sprache. Ich werde die Botschaft, die ich verkünde, niemals ändern. Jesus ist die Botschaft. Geh durch die Evangelien und schau, wie Jesus wirklich ist. Dann wirst du erkennen, wie die Sprache Jesu klingt. Damals, alle hörten Jesus zu, aber niemand hörte ihn. Sie hörten nur seine Stimme, aber nicht das, was er sagte. Selbst seine Jünger verstanden häufig nicht, was er sagte. Er ist die wahre, neue Sprache. Er ist die Sprache, die Gott heute spricht. Und Gott spricht nichts anderes. Viele von uns wünschen sich eine Abkürzung. Sie wollen sich nicht um etwas bemühen. Sie wollen einen Marathon laufen, aber nicht dafür trainieren. Sie wollen beim Boxen gewinnen, aber nicht dafür üben. Das ist ein Teil der heutigen Mentalität. So ist es auch im christlichen Leben. Ich möchte mich nicht selbst füttern, also brauche ich jemanden, der mich geistlich füttert. Es ist eine meiner Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, zu predigen. Aber das ist nicht alles. Ich muss euch beibringen, selbst auf Jesus zu hören und eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Gottes Glanz ist nur sichtbar in Jesus. Es gibt keinen bösen und gemeinen Gott. Gott ist Herrlichkeit und Glanz, voller Majestät und Freude. Jemand fragte mich, warum ich im Herz Veränderung setze, Jesus so stark in den Vordergrund setze. Ich sage euch den Grund. Wenn ihr nicht lernt, Jesus und Gott so klar zu sehen, werdet ihr keine Beziehung zu ihm aufbauen. In meiner Andachtszeit habe ich ein Buch gelesen, auf Englisch. Der Autor sagt, er habe einmal eine Woche lang in England das Evangelium verkündet. Danach wollte er den Menschen die Hände schütteln und wieder gehen. In den Versammlungen war immer ein junger Mann da. Er hatte immer zugehört. Der Prediger hatte jedoch den Eindruck, dass dieser Mann kein Christ war. Er ging auf ihn zu und fragte ihn, ob er ein Christ sei. Der Mann antwortete, nein. Und er fügte an, es ist seltsam, aber ich glaube nicht, dass ich dieses christliche Leben führen kann. Ich kenne mich und meine Schwächen. Wenn ich jetzt ein Christ werde, werde ich das nach dem nächsten Wochenende nicht mehr leben. Der Prediger bot ihm an, ich zeige dir 9 Techniken, ein Christ zu sein. Der junge Mann lehnte ab. Oder 5 Regeln für das Christsein? Nein. Ich weiß 7 Hilfsmittel, als Christ zu leben. Der junge Mann wollte nicht. Er sagte, du hast die ganze Woche lang über Jesus gesprochen. Das ist die Botschaft. Wenn du ein Christ bist, wird Jesus durch dich leben, wirken und handeln. Der junge Mann hatte geöffnete Augen. Wir können Jesus nicht aus dem Mittelpunkt unseres Lebens nehmen. In dem Moment, wo wir das tun, sprechen wir die falsche Sprache. Gott spricht nicht mehr die Sprache, die er früher sprach. Er spricht eine neue Sprache. Also, sagt heute einfach, Jesus, du bist so wunderbar. Heiliger Geist, ich will den Glanz Jesu mehr sehen. Ich möchte seine Liebe mehr erleben. Ich will ihn erfahren im Leben. Dann lobe Jesus, denn er ist der Glanz von Gottes Herrlichkeit. Und wenn die Menschen andere Sprachen sprechen, sagt einfach zu ihnen, danke, dass du es mir gesagt hast. Lächelt sie an. Warum wollt ihr euch aufregen über eine andere Sprache? Wir verteidigen uns so oft, wir bestehen auf unserer Offenbarung. Wir meinen, der eine darf etwas, was ein anderer nicht darf oder was nur der Pastor darf. Dann lächle und sprich weiter die Sprache, durch die Gott heutzutage spricht. Bitte Jesus, sich durch dich auszudrücken. Sprich die Sprache Jesu. So wirst du ein Kanal für die Liebe und den Überfluss Jesu. Wenn ich zum Einkaufen gehe oder auf die Bank, ist es so natürlich für mich, Jesus auszudrücken. Das ist auch die Sprache, für die die Menschen offen sind. Unsere Nationen brauchen keine Religion und keine neue Gemeinde. Sie brauchen Jesus und seine Sprache, die den strahlenden Glanz Gottes widerspiegelt. Sie brauchen den Heiligen Geist, der uns zeigt, was wir tun sollen. Ich werde noch ein paar Worte der Erkenntnis und Heilungen freisetzen. Es gibt jemanden, der jetzt zuhört oder es auch später anhört. Du kämpfst mit ernsthaften Problemen in der Magengegend. Es ist etwas wie Gastritis oder Geschwüre. Ich setze Gottes heilende Kraft jetzt frei. Ich gebiete der geistlichen Schwachheit zu gehen. Ich gebiete jedem Magenproblem jetzt zu heilen. Die Geschwüre müssen gehen. Jetzt. Jemand hat genau jetzt Schmerzen in der Magengegend. Bete nicht, bitte nicht, entspanne dich einfach. Die Kraft Gottes berührt dich jetzt. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft und Salbung zu heilen. Ich gebiete, dass du jetzt geheilt bist. Es gibt jemanden, der so etwas wie chronische Entzündungen im ganzen Körper hat. Jesus will dich jetzt heilen. Die Entzündungen sind in unterschiedlichen Teilen des Körpers. Du hast dann Schmerzen, dann nimmst du Medikamente, dann ist es besser, doch es kommt immer wieder zurück. Es ist chronisch. Und Jesus heilt dich jetzt. Es gibt keine Entzündung in Jesus. Ich gebiete, dass es weggeht und nie mehr zurückkommt. Ich sehe, dass es Menschen mit Ohrenentzündungen gibt. Bei einer Person ist das Ohr so gut wie zu. Jemand hat einen Teil seines Hörvermögens verloren. Ihr empfangt jetzt Heilung. Entspannt euch. Danke, Jesus, dass du so eine wunderbare Sprache bist. Du sprichst Zoe-Leben, überfließendes Leben, Liebe und Güte. Ich weise alle Entzündungen zurück, die irgendwo in den Menschen sind, die hier zuhören. Ich gebiete dem Ohr, sich ganz zu öffnen. Höre jetzt zu 100%. Alle Schmerzen in den Ohren müssen gehen. Ich habe noch ein Wort der Erkenntnis. Es geht um Bandscheiben. Ich sehe Menschen, bei denen ihre Bandscheiben ihren eigentlichen Platz verlassen haben. Eine ist herausgerutscht. Du hast viele Schmerzen. Der Heilige Geist zeigt mir, dass es Menschen gibt, die Wirbelsäulenprobleme haben, weil ihre Bandscheiben verrutscht sind. Ich bin kein Arzt. Ich sage nur, was der Heilige Geist mir aufzeigt. Ich sehe, wie er die Bandscheiben berührt und sie zurückschiebt an ihren Platz. Das Zeichen für deine Heilung ist, du konntest dich nicht herunterbeugen und deine Füße berühren, aber jetzt kannst du es. Ich sah Jesus, wie er die Rücken berührt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du die Menschen so liebst. Ich danke dir, dass du die Bandscheiben nimmst und zurück an ihren Platz bringst. Ich befehle allen Bandscheiben und Wirbelsäulen in Ordnung zu sein, zurückzuspringen und fest zu sein. Danke, Jesus. Bleibt in der Nähe Jesu. Wenn die Menschen in einer anderen Sprache als Jesus reden, lächelt und dankt Jesus. Dankt Jesus, dass wir eine Sprache haben, die wir verstehen, die sich gut anfühlt und uns gut tut. Heiliger Geist, halte uns nahe an Jesus den ganzen Tag. Danke, danke, danke. Danke fürs Zuhören.